Hey, ich habe mein Regenzeug vergessen. Du musst die Kinder heute nach Hause bringen, ja? Geht nicht. Der darf nicht nass werden. Nimm doch mein Regenzeug. Wo ist Rupert? Sein Gips darf nicht nass werden. Der macht das besser als du. Da sah ich plötzlich den roten Pickup der Jungs von Halloween um die Ecke biegen und wusste, dass mein letztes Stündlein geschlagen hatte, wenn die mich in die Finger kriegten. Ich musste handeln. Am Straßenrand sah ich eine Baustelle, vor der ein großes quadratisches Loch ausgehoben war. Das war meine Rettung. Rette sich, wer kann! Weltraummonster! Sie werden uns auffressen, wenn wir nicht in dieses Loch da reinspringen! Kommt, Leute, bewegt euch! Na los, sie werden uns alle fressen! Beeilung! Keine Angst, ich bin direkt hinter euch! Vorwärts! Geschafft! Als alle Kinder in dem Loch verschwunden waren, sah ich Mrs. Irvine auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Sie hatte direkt zu mir herübergerufen und verwechselte mich wohl mit Rupert. Hey! Rupert Jefferson, bist du das? Ja, Mrs. Irvine. Tut mir leid, Kinder. Im Weglaufen sah ich noch, wie Mrs. Irvine entsetzt ins Loch starrte. Frisst du uns jetzt auf?